Weg krieg ich Angst. Ich klieb dir einen Namenszettel an den Fuß und wunder mich, weil du nicht mehr lachen musst. Sonderbar. Was graust ohne Grund. Ich mach die Tür zum Kühlraum auf. Auf den Baren liegen zwei geschminkte Leichen drauf. Mir wird schlecht. Weh, denn ich leb. Ja, ich leb!